So war es nicht nur in New York. Petrosinos Tod war verhängnisvoll für alle Italoamerikaner, schürte eine Seuche aus Verunglimpfung und Verfolgung, wie der Historiker Richard Gambino schrieb. Die Polizei vieler großer Städte fiel ohne Rechtsgrundlage über Italiener her, nahm allein bei einer Razzia in Chicago 194 Menschen fest. Die Italiener waren die dauernde Schikane bald leid. Im Mai eilten zwei irische Polizisten zu einem Unfall in einem italienischen Bezirk von Hoboken, New Jersey. Nach den Verfolgungen des Frühjahrs wurden die Anwohner schon beim Anblick der blauen Uniformen wütend. Aus den Fenstern der Mietskasernen eröffneten Männer das Feuer auf die Cops. Es kam zu heftigen Ausschreitungen. Die Polizisten kamen gerade noch mit heiler Haut davon. Petrosinos Tod machte Schlagzeilen in London, Manchester, Berlin und sogar Bombay. In Berlin teilte der Chef der Kriminalpolizei der Presse mit: »Ich ziehe meinen Hut vor Petrosinos Tapferkeit und Fähigkeiten. Oft habe ich mir gewünscht, wir hätten einen derart furchtlosen, tüchtigen Mann in unseren Reihen.« In Italien war man beschämt und gedemütigt. Aus Amerika waren 4 Millionen Dollar für die Opfer des verheerenden Erdbebens in Sizilien und Kalabrien am 28. Dezember 1908 gespendet worden. Nun schickte man einen der berühmtesten Söhne des Landes im Sarg nach Hause. »Sizilien erhebt sich gegen Mafia«, meldete der New York Globe und berichtete von Massenzusammenkünften, um die Mörder ausfindig zu machen. Italiener spendeten 2000 Dollar für einen Fonds zur Ergreifung der Täter. Die italienische Regierung schrieb eine zusätzliche Belohnung von 3000 Dollar aus. Dort eine große Summe, merkte die Post an. Staatsbedienstete spielten mit der Idee, eine Behörde zu gründen, die Italiener im Ausland überwachte. Bei einem Treffen mit dem amerikanischen Finanzier J. Pierpont Morgan präsentierte König Viktor Emanuel III. Einen Plan zur Austreibung der Plage italienischen Verbrechens, die Gründung von Abendschulen. Der König hält mangelnde Bildung für die Hauptursache der Kriminalität unter italienischen Einwanderern, berichtete die Washington Post. Auf der Suche nach dem Geld für diese Schulen schrieb der Monarch offenbar an John D. Rockefeller und Andrew Carnegie, an die Astors, die Vanderbilts und an die Goulds. Das Vorhaben verlief jedoch im Sande, und obgleich der König mit seinem Vorstoß anerkannt hatte, dass Verbrecher nach Amerika kamen, stritt er nach wie vor die Existenz des Bundes ab. Die Black Hand, was immer das auch sein mag, verwahrte er sich sogar gegen den Begriff, ist bloß eine Stimmung, ein ungreifbares, undefinierbares Etwas. So sprach das Oberhaupt des Landes, in dem Petrosino hingerichtet worden war.